Erster, dies ist eine Botschaft über Tyrus. Weint, ihr Schiffsleute von Tarsis. Die Stadt ist zerstört. Es gibt keine Häuser mehr. Die Leute aus Kittim haben davon gehört. Zweiter, seid still, ihr Menschen an der Küste. Phönizische Händler fuhren über das Meer. Sie machten die Küste lebendig. Dritter, sie brachten Getreide vom Nil über das Meer. Das war ein großer Gewinn für viele Völker. Vierter, Phönizien, schäme dich. Das Meer sagt, ich habe keine Kinder geboren. Ich habe keine jungen Männer oder Frauen großgezogen. Fünfter, wenn die Ägypter die Nachricht hören, dann zittern sie wegen Tyrus. Sechster, geht nach Tarsis. Weint, ihr Menschen an der Küste. Siebter, ist das eure fröhliche Stadt? Sie ist sehr alt. Ihre Bewohner gingen weit, um neue Orte zu finden. Achter, wer hat das für Tyrus bestimmt? Tyrus gab Königen Kronen. Ihre Händler waren wie Fürsten. Sie waren die mächtigsten Menschen auf der Erde. Neunter, der Herr, der Gott der Heere, hat es bestimmt. Er will den Stolz der reichen Leute beenden. Er will alle mächtigen Menschen auf der Erde demütigen. Zehnter, geh durch dein Land wie der Nil, Volk von Tarsis. Nichts hält dich mehr fest. Elfter, Gott hat seine Hand über das Meer gehalten. Er hat Königreiche erschreckt. Der Herr hat befohlen, die Festungen Kanaans zu zerstören. Zwölfter, er sagte, du wirst nicht mehr fröhlich sein. Phönizien, du bist entehrt. Geh nach Kittim. Aber auch dort wirst du keine Ruhe finden. 13. Schau. Das Land der Chaldäer. Dieses Volk gibt es nicht mehr. Assur hat es den Wüstentieren überlassen. Sie bauten Türme für den Angriff. Sie zerstörten die Paläste ganz. Sie machten alles zu einem Haufen Schutt. 14. Weint, ihr Schiffsleute von Tarsis. Eure Festung ist zerstört. 15. An diesem Tag wird Tyrus 70 Jahre lang vergessen sein. Das ist wie die Zeit eines Königs. Nach 70 Jahren wird Tyrus wieder sein. Es wird wie im Lied über die Hure heißen, 16. Nimm die Harfe, geh durch die Stadt, vergessene Hure. Spiele gut und singe viel. Dann werden die Leute an dich denken. 17. Nach 70 Jahren wird der Herr Tyrus besuchen. Es wird wieder Geld verdienen. Es wird Handel treiben mit allen Königreichen der Welt. 18. Aber der Herr wird seinen Gewinn heilig machen. Man wird das Geld nicht sammeln und behalten. Der Gewinn ist für die Menschen, die dem Herrn dienen. Sie sollen viel essen und gute Kleidung haben.